Domian. Das 1 Live Talk Radio. 0800 5678 111. Im WDR Fernsehen und bei 1 Live. 0800 5678 111. Ja, Freunde, ich grüße euch herzlich. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. 14 Minuten sind wir ganz unter uns hier im Radio und dann schaltet sich das WDR Fernsehen dazu. Wir haben eine freie Themennacht, wie immer montags. Wenn ihr gerne mit mir reden wollt, dann könnt ihr das machen. Telefonnummer 0800 5678 111, Faxnummer 0800 5678 110. Jedes Thema ist möglich hier bei uns zu besprechen. Wir haben kein festgelegtes Thema. Frank, 29, erster Anruf heute Nacht. Ja, hallo, schönen Abend. Ja, schönen guten Morgen. Also ich, mein Thema ist, und zwar, ich bin seit 3,5 Jahren ein Liebhaber. Seit 3,5 Jahren ein Liebhaber von einer Frau, die liiert ist. Verheiratet ist, genau, und 4 Kinder hat. Und 4 Kinder hat. Genau. Und der Mann weiß nichts von dir. Ja, also mittlerweile glaube ich doch, dass er schon was weiß, bloß um das Familienglück nicht kaputt zu machen, denke ich mal, hält er sich noch zurück, weil nach außen hin ist die Familie hat die Familie Friede vor der Eierkuchen. Mhm. Wie hat er das denn bemerkt? Ja, also ich weiß nicht, so manche Sachen würde man schon merken. Also wir hatten es schon mal so weit gemacht, also so weit getrieben, dass wir uns auch schon mal in der Wohnung von ihr getroffen hatten. Mhm. Und so manche Spuren hinterlassen haben, sag ich mal. Was heißt das denn? Ja, Spuren? Ja, wir waren schon im Ehebett. Spuren? Ja, doch. Solche und, Spuren, in der Tat? Im wahrsten Sinne des Wortes, genau. Mann, das aber dreist. Das hat er dann... Das merkt dann ja wirklich ein... Tanz auf den heißen Kohlen war das doch. Wie fühlt man sich denn so als Liebhaber von einer verheirateten Frau mit vielen Kindern? Teilweise auch ziemlich alleine. Würdest du denn am liebsten mit dieser Frau... eigentlich eine Beziehung eingehen? Eigentlich schon, ja. Mhm. Bloß einerseits leide ich ja auch drunter, bloß andererseits denke ich, wenn ich jetzt darauf bestehen würde, dass wir zusammenziehen sollten, beziehungsweise eine feste Bindung draus machen sollten, glaube ich doch schon, dass die Kinder drunter leiden würden. Und die Verantwortung will ich nicht übernehmen. Ich gehe mal davon aus, das habe ich gar nicht gefragt, dass du eigentlich solo bist. Genau. Nicht, dass du auch noch eine Frau mit 5 Kindern hast oder so. Nein, das ich nicht. Bin solo. Mhm. Ich bin seit 3,5 Jahren auch solo, also ja, offiziell auch, ne? Bei dir ist alles so im sauberen Bereich, so moralisch gesehen. Ja. Du betrügst niemanden. Genau. Mhm. Aber du liebst diese Frau. Es ist keine reine Sexgeschichte. Nein, also das hat sich zwar mittlerweile auch so ein bisschen normalisiert alles. Okay, wir haben unsere Zeiten, wann wir uns treffen, bloß früher, das heißt früher ist das in normalen Niederbeziehung vielleicht, dass man sich da mal am Anfang ein paar Abenteuer einfallen lässt, weiß ich nicht, so im Schwimmbad mal oder mal im See, wenn man sich mal trifft. Wie oft trefft ihr euch in der Woche? Fast täglich? Das ja, man glaubt immer, eine Frau mit 4 Kindern hätte keine Zeit, aber das stimmt nicht. Die Frau muss auch mal einkaufen gehen, ne? Ja, aber ihr könnt dann beim Einkaufen ja nicht miteinander... Nee, aber es kommt schon mal vor, dass sie dann was vergisst beim Einkaufen und dann nochmal wegfahren muss. Ach so. Und dann fährt sie nochmal ins Solarium oder nochmal zum Sport. Ja. Das sind so die Minuten, die man dann zählt und verliert sich dann auch ein bisschen. Stelle ich mir an deiner Stelle sehr stressig und eigentlich auch sehr nervig vor. Und mich würde es auf Dauer sehr, sehr mürbe machen, sage ich dir. Ja, am Anfang hat es ein bisschen verrückt gemacht vielleicht auch, weil... gerade so Sachen wie jetzt Weihnachten oder auf irgendwelchen großen Veranstaltungen hier so in der Stadt oder so, wenn man irgendwie auf dem Weinfest ist und dann sieht man sich und dann kann man nichts machen. Ne? Man sieht sich von Weitem und naja. Bist du eifersüchtig auf den Mann? Ja. Ja. Schon. Und wenn du, wenn eine Fee vor dir stünde und dich fragen würde, was möchtest du eigentlich, würdest du sagen, eigentlich möchte ich mit der Frau eine Verbindung eingehen, eine Ehe führen vielleicht oder zumindest eine Beziehung und mit ihr zusammenleben? Dann aber auch mit den Kindern. Okay, ja, umso besser. Mhm. Dann aber auch mit den Kindern. Ja. Also ich habe gemerkt, dass eben auch die Kinder so einiges mitbekommen. Mhm. Vor allem die Kinder sind alle so zwischen 6 und 16 Jahre alt und dann bekommen die auch einiges mit. Ist klar, wenn ich mal aus Versehen bei ihr zu Hause anrufe und eines von den Kindern dran ist, dann bekommen die jetzt einigermaßen mit, denke ich mal. Ne? Und so doof sind, können die gar nicht sein, dass sie es nicht blicken. Und, ich vermute ja auch, dass diese Ehe... eigentlich überhaupt nicht in Ordnung ist, ne? Wenn so etwas 3,5 Jahre lang läuft. Dass deine Freundin nicht... Intern ist es mehr eine Routine. Schlafen die miteinander noch? Ja, ich denke schon. Sie sagt mir zwar nein, seit mehreren Jahren. Liebt sie denn ihren Mann? Noch? Ja, sie kennen sich also schon seit der Grundschule und seit dem Kasankasten schon. Also es ist mehr so eine Bruder-Schwester-Liebe. Verstehe. Jetzt hast du bei mir angerufen. Warum hast du bei mir angerufen? Bestimmt nicht nur, um mir das so zu erzählen. Nee, eigentlich, genau. Und zwar, ja, mittlerweile haben wir beide so eine Krise, die momentan sich bei uns eingeschlichen hat. Zuerst bei ihr und dann bei mir jetzt auch so ein bisschen. Und zwar fragen wir uns mittlerweile, ob das alles noch einen Sinn macht. So wie es mittlerweile lief, die ganzen Jahre. Weil wir hatten die ganzen Jahre her aus dem Bauch raus gehandelt. Und jetzt mittlerweile setzt der Verstand so ein bisschen ein. Und da denkt man doch schon ein bisschen mehr drüber nach. Über alles. Ich finde, dass das keinen Sinn macht. Ich maße mir das mal an, jetzt so von außen einfach mal so ganz klar zu sagen, nach dem, was du mir erzählt hast, Frank. Ja. Sie betrügt permanent ihren Mann seit 3,5 Jahren, ist also unehrlich in der Familie. Und ich kann mir auch nicht vorstellen, dass das wiederum so toll ist für die Kinder, wenn die Partner letztendlich kein gutes Verhältnis miteinander haben. Und ich finde es auch beschissen für dich, weil du immer das fünfte Rad im Wagen bist und den Kürzeren ziehst eigentlich. Eigentlich müssten klare Verhältnisse geschaffen werden und die kann nur sie schaffen. Ja, sie ist also ziemlich feminin und wenn ihr Mann, sag ich mal, also der ist nicht brutal oder so, aber er hebt schon mal die Stimme. Also wenn die Kinder mal nicht artig sind, ist klar, dann wird gemotzt. Und das passiert ihr dann auch schon mal, dass wenn mal irgendwas vergessen wurde beim Einkaufen, dass er dann auch lauter wird. Und da haben wir uns auch schon mal drüber unterhalten gehabt, wie er denn reagieren würde. Sagen wir mal, ist dann der Tag X, wir haben sie so genannt, wenn also er dann davon Wind bekommt und wie er denn reagieren würde. Und da haben wir uns, also ist sie sich der Meinung, ist sie der Meinung gewesen, dass eben er das, was er aufgebaut hat, auch zerstören würde. Das heißt, was würde er zerstören? Das Umfeld erstmal, also die Wohnung vielleicht erstmal. Ja. Dass er dann da rumläuft und weiß ich nicht, alles der hackt, keine Ahnung, das sind vielleicht Fantasiegebilde, aber vielleicht. So kann ich mir das nur auch vorstellen. Vielleicht, aber ich sage jetzt mal ganz provokant, und wenn schon. Das ist halt dann den Preis, den man zahlen muss für ein ehrliches und glaubwürdiges Leben, was man danach führt. Liebt sie dich eigentlich? Doch. Also ich habe so manche Sachen erfahren, wo ich auch erst gedacht habe, das kann nicht sein. Und zum Beispiel so Kleinigkeiten, die sie mir dann so im Nachhinein auch erzählt hat, wie ihr Mann hatte noch nie einen Kursnamen für sie. Und dann habe ich irgendwie, weiß ich nicht, hatten wir irgendwie einen Kursnamen auch mal gehabt. Also eben meine Kleine und als ich sie dann mal mit meiner Kleine benannt hatte, dann kam sie auch mal zu mir und sagte, mein Kleiner, ich liebe dich. Also das sind so Kleinigkeiten auch gewesen, die dann irgendwie gesammelt haben. Also, dass so etwas natürlich mit vielen Komplikationen verbunden ist und dass man auch Angst hat davor, dass sie auch Angst hat davor, das ist völlig klar. Aber so ist es dann nun mal. Wenn man dieses ist ja ein feiges Leben, was im Moment gelebt wird. Ja, es war am Anfang mehr. Ja, es war auch schon am Anfang Liebe, aber es war am Anfang nicht so ernst gedacht, wie es doch schon von vornherein war. Also umso begründeter, nachdem jetzt da so etwas bei euch gewachsen ist, umso wichtiger wäre es, da klare Verhältnisse zu schaffen. Und das muss sie machen, das musst du ihr sagen. Das ist deine Frage, wie lange du das so noch mitmachst. Ja, genau. Das vielleicht ist dann, kann ihr da also nur zur Seite stehen. Also du kannst ihr zur Seite stehen, du kannst ihr auch sagen, ich möchte auch endlich, dass da jetzt mal klar Tisch gemacht wird, klare Verhältnisse geschaffen werden. Ja, klar. Mehr kann ich dir nicht sagen, Frank. Naja. Alles Gute. Ja, okay, danke. Tschüss. Tschüss. So, meine Lieben, hier ist Radio 1 Live. Noch Radio 1 Live, gleich kommt das Fernsehen dazu. Mit der Telefon-Talkshow Domian und wir haben eine freie Themennacht. Wenn ihr euch gerne mit mir unterhalten wollt, 0800 5678 111. Und jetzt habe ich die Heike hier und Heike ist 24. Hallo. Hallo, Heike. Um was geht's bei dir? Ich habe dieses Jahr ein Kind auf die Welt gebracht und dieses Kind dann zur Adoption freigegeben. Warum? Ich habe keine abgeschlossene Ausbildung und aufgrund dessen, weil ich zu der Zeit einen unheimlich guten Job hatte, ich war durch eine Zeitarbeitsfirma in einer großen Firma und habe dann die Option gehabt, halt, dass sie mich übernehmen. Und die Chance hätte ich so nicht wiederbekommen und durch einigem Hin und Her und weil ich es auch viel zu spät bemerkt hätte und es auch ein bisschen arg kurzfristig bei den Eltern gewesen wäre, habe ich dann halt gesagt, okay, dann gebe ich sie halt zur Adoption frei und halt auch, weil ich... Wie kurzfristig bei den Eltern gewesen wäre? Ja, also ich habe es halt selber erst mitgekriegt, dass ich schwanger bin, da wäre es halt, war es schon ziemlich weit und so vierten Monat und wenn ich dann zu meinen Eltern gegangen wäre und ich weiß nicht, ich habe auch ein bisschen Schiss vor meinem Vater Und das war halt auch mit der Grund, weil mich verheiratet und alles. Und ich denke mal, mein Vater, der wäre also tierisch ausgerastet. Und ich wiederhole nochmal, du bist 24 Jahre alt, ne? Du bist nicht 14 oder 17. Du bist 24, nicht wahr? Das ist richtig, ja, aber also du hast es mein Vater nicht. Das ist mir völlig egal. Das ist mir völlig egal. Ich weiß aber, dass du eine 24-jährige Frau bist und als 24-jährige Frau lässt man sich von den Eltern da nicht reinquatschen, ob man ein Kind austrägt, haben will, adoptiert, zur Adoption freigibt und so weiter. Ja, aber lass mich doch mal viele Sachen, die zusammen. Lass mich nochmal fragen, du hast das nicht bemerkt, dass du schwanger bist, erst im vierten Monat? Ja, weil ich bis dahin halt auch noch meine Tage hatte. Sie waren halt nicht so stark wie sonst, aber ich habe das sowieso schon mal stärker, mal schwächer, und deswegen habe ich darum eigentlich nichts gegeben. Und als sie dann auf einmal doch ausblieben, bin ich dann halt mal zum Arzt hin und da hieß es dann schwanger, aber halt schon ein bisschen zu weit. Es war ein ziemlicher Schock. Jetzt hast du das Kind ausgetragen. Du hättest es vorher abtreiben lassen, wenn du es vorher bemerkt hättest. Wenn ich es rechtzeitig bemerkt hätte, ja. Ja. Nun entwickelt Mann, Frau, das sicher ein Verhältnis zu so einem Wesen, so einem kleinen Wesen, was in einem da wächst. Das war sicher bei dir auch so, oder nicht? Ja, ich habe es immer versucht, halt mehr oder weniger nicht aufzubauen, das Verhältnis. Aber klar, irgendwann kommt der Punkt, man spürt es und man spürt die Bewegungen. Und wenn man dann zu den Untersuchungen geht, dann liegt man dann eine halbe Stunde da und hört die Herztöne und war schon schwer, aber ich habe halt gesagt, für irgendwas muss ich mich entscheiden und ich hatte auch irgendwie Angst vor der Verantwortung. Ich hatte Angst, dass ich irgendwie nicht die Geduld habe, die man braucht, um ein Kind großzuziehen. Hast du es direkt nach der Geburt weggegeben? Ja, also ich hatte um 4 Uhr nachts habe ich die Kleine gekriegt und dann, nachdem ich dann ausgeschlafen war, weil es war eine ziemliche Strapaze, also fast 12 Stunden, bin ich dann, also nachdem ich ausgeschlafen habe, hin und habe sie schon gesehen. Du hast sie also schon noch auch nochmal in den Arm genommen? An dem Tag nicht, weil sie lag auch noch in so einem Wärmebettchen. Nicht, weil sie jetzt irgendwie zu klein wäre oder so, sondern so direkt nach der Geburt haben sie gesagt, wäre es besser halt mal eine Nacht noch in dem Wärmebettchen. Und ich war auch irgendwie total durcheinander. 2 Wochen später habe ich sie dann gesehen mit den Adoptiveltern zusammen bei der Adoptionsbehörde, über die ich sie halt also zur Adoption freigegeben habe. Und da hatte ich sie dann auch im Arm. Tut es dir heute leid? Ja, irgendwie schon, weil ich hatte halt wegen dem Job gesagt, okay, mach was aus deinem Leben. Und ich denke mal, wenn ich es jetzt bekommen hätte, dann hätte ich den Job nicht verloren, weil während der Mutterschaft darf man einen ja nicht kündigen. Und ich habe dir... Weißt du, Christina, nur ist dieses passiert, aber um vielleicht anderes noch zu verhindern, was noch passieren könnte. Ich finde, dass kein Job der Welt eine Begründung dafür ist, ein Kind wegzugeben. Und kein Vater dieser Welt darf einer 24-jährigen Frau da einen Druck machen. Da musst du dich mehr freistrampeln von deinen Eltern, von deinem Vater. Mensch, das ist doch... Ich zuckte gerade richtig zusammen, als du das erzählt hast. Du bist diesbezüglich doch deinem Vater keine Rechenschaft schuldig. Und was ist denn das für ein Vater, wenn er dein eigenes Enkelkind weggibt? Ich hab's ihm ja gar nicht erst gesagt, weil ich halt Angst vor der Reaktion habe. Also er weiß gar nichts von der Adoption? Nein. Gar nichts weiß er, das hatte ich nicht verstanden. Aber er hätte ganz heftig reagiert. Ja, auf jeden Fall. Und er hätte das auch, wenn dann noch, unterstützt, dass du es weggibst. Das weiß ich nicht. Ich denke mal, er wäre mehr der Mensch gewesen, der mich zur Hochzeit gezwungen hätte. Ach so, sowas, die Nummer. Was sagt denn eigentlich der Mann dazu, der Vater des Kindes, meine ich? Er fühlte sich halt auch nicht reif genug und wir haben das dann halt gemeinsam überlegt. Wie hast du das denn überhaupt deinen Eltern gegenüber verheimlichen können, dass du schwanger warst und dann die Geburt auch? Bis zu einem gewissen Punkt, also so 7. Monat hat man eigentlich gar nichts gesehen, zumal ich nicht gerade die absolute Traumfigur habe. Ich bin sowieso ein bisschen pummelig veranlagt und deswegen, und es lag auch ganz gut, sodass man echt nichts sehen konnte. Ich habe weite Pullis angehabt, also Schlabberlook habe ich eigentlich in der Freizeit überwiegend an, weil am bequemsten, deswegen ist das nicht sonderlich aufgefallen. Christina, jetzt... Heike, nicht Christina. Entschuldige, ich habe mir das falsch geholt. jetzt fängt gleich unsere Fernsehsendung an. Und ich möchte dich nicht nochmal dazu bewegen, dass du das nochmal alles erzählst für die Fernsehzuschauer. Möchte dir aber jetzt abschließend noch sagen, dass du, glaube ich, an dieser Sache ganz doll arbeiten musst, dass du von deinem Vater emanzipierter wirst. Weil das, glaube ich, ist keine Sache, die auf Dauer möglich ist. Okay? Ja. Alles Gute von Herzen. Tschüss, Heike. Tschüss. So, meine Lieben, ihr vor dem Fernsehapparaten, ich grüße euch ganz herzlich. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1Live-Talk-Radio zu einer neuen Woche. Wir haben hier im Radio bei 1Live schon angefangen, ein bisschen zu talken. Wir haben heute Montagnacht und Montagnacht heißt freie Themennacht, wenn ihr euch gerne mit mir unterhalten wollt. Telefonnummer 0800 5678 111, Faxnummer 0800 5678 110. Heute könnt ihr zu jedem Thema anrufen, mit das ihr gerne mit mir reden wollt. Zum Beispiel hat auch angerufen Christina und Christina ist 23 Jahre alt. Guten Morgen. Hallo. Hallo Christina. Ja, also Moment, ich muss dich ein bisschen leiser machen. Ja. Ich muss ein Handy an, Moment. Also mein Thema ist, ich kann nicht mehr mit meinem Verlobten schlafen. Mhm. Und zwar... Wie lange seid ihr verlobt? Fast anderthalb Jahre. Und kennt euch dann auch noch ein bisschen länger wahrscheinlich? Ja, klar. Ja. Also seit letztes Jahr 2 Jahre. Ja. Wohnt ihr auch schon zusammen? Nein, das zum Glück noch nicht. Mhm. Nee, es geht darum, weil mein Freund hat, mein Verlobter, ich vergesse das immer, mein Verlobter hat mit meiner besten Freundin geschlafen. Mhm. Und die, da kannst du dich festhalten, die ist 40, mhm. Könnte also seine Mutter sein. Wie alt ist er? 22, ein Jahr jünger wie ich. Mhm. Und ich weiß nicht, seitdem klappt das halt nicht mehr. Das liegt zwar schon ein paar Monate zurück, ne? Ja. Und wie hast du das rausgekriegt? Ist das durch Zufall rausgekommen? Nein. Das wirst du nicht glauben. Ich war dabei. Wie, du warst dabei? Ja, das ist ein Zufall passiert. Weißt du, sie hat einen Verlobten, ne? Mhm. Der ist, wie alt ist der? Ja, der wird jetzt 60, ne? Und, Moment, sie hat einen Verlobten, der wird 60 und sie ist auch in deinem Alter? Nein, sie ist 40 Jahre. Ach so, verstehe und jetzt, ja. Und sie hat einen Freund, der ist wird 60, ja, ne? Ja. Und, dann war sie neulich, war die an dem Abend, war die bei uns mit ihrem Freund. Mhm. Und dann hat sie den um 10 Uhr nach Hause gebracht und hat dann nachher gesagt, ja, ich komme nochmal wieder, ne? Mhm. Und dann haben wir gesagt, ja, okay, weil wir hatten nichts zu tun, ne? Mhm. Und, und dann haben wir gedacht, naja, gut, machen wir uns halt einen gemütlichen, ne? Bitte? Ja, wir drei halt, mhm. ne? Mhm. Und dann kam sein Nachbar noch dazu und dann meinte mein Verlobter, ja, komm, lass uns doch ein Glas Wein trinken, mhm. ne? Mhm. Das haben sie dann auch gemacht. Ich glaube, die haben sogar mehr wie einen gesoffen. Auf jeden Fall war nachher der Liter Wein leer. Mhm. Und dann meinte meine beste Freundin, meine damalige beste Freundin, ja, ich würde ja mal gerne mit deinem Verlobten poppen, ne? Also mit, Mhm. Und das haben sie dann auch gemacht. Wie, das haben sie auch? Wo haben sie es dann auch gemacht? Ja, im Bett. Also, alle im Wohnzimmer, wir saßen alle vier nachher im Wohnzimmer, ne? Mhm. Dann fingen sie sich an auszuziehen, aber schon in der Küche. Mhm. Und meinte, ja, ich leih mir mal deinen Freund aus. Sag ich, wie, du leihst mir jetzt mal meinen Freund aus? Mhm. Sag ich, ja, ich hab Bock zu poppen, ne? Und dann hat mein Freund gesagt, also mein Verlobter gesagt, ja, ich möchte das auch mal gern ausprobieren, ne? Mhm. So, und ist das passiert in deiner Wohnung quasi? Nein, in seiner Wohnung quasi? Ja, genau. Während, ihr wart in dem Zimmer und die waren dann in dem Zimmer? Nein, wir waren alle in einem Raum. Du hast das gesehen? Ja, das ist ja die Scheiße an der ganzen Sache. Und das Beste ist, nachher hat er mich dann auch noch flachgelegt, weißt du, der war angetrunken. Mhm. Dann kam natürlich nichts, ne? Aber warum hast du denn da nicht protestiert und bist nicht... Ich hab mich nicht getraut, weil das hier so eine ist, die ist ziemlich herrsüchtig, ne? Heftig. Die verdreht dann die Tatsachen, das ist unglaublich, mhm. ne? Aber nochmal, um das klarzustellen, die haben vor euren Augen, vor deinen Augen, haben die dann miteinander geschlafen? Ja, und der Nachbar, der war auch noch dabei. Wir haben dann also quasi zugeguckt, ne? Und, so, das ist natürlich schon allein ein sehr, sehr, sehr krasser Vorfall, ne? Ja. Ein sehr krasser Vorfall. Nun sagst du, verständlicherweise, seitdem hast du Probleme mit deinem Freund zu schlafen. Ja, genau. Wie sehen diese Probleme denn ganz genau aus? Habt ihr überhaupt gar keinen Sex mehr, oder? Nein, sagen wir mal so, er kommt zu meinem Orgasmus, aber ich nicht. Mhm. Also, ich meine, er kommt schon gar nicht mehr in die Scheide rein, ne? Er kommt gar nicht mehr in die Scheide rein? Nein, also da ist irgendwie, musst du dir vorstellen, wie eine Wand. Mhm. Ist oder, das heißt, du bist so verkrampft, dass er gar nicht in dich eindringen kann? Ja, genau. Mhm. Und dann geht es halt nur zwischen den Schamlippen hin und her. Jetzt am Wochenende, also vergangenes, jetzt vor ein paar Tagen, haben wir auch miteinander geschlafen und hat es angefangen zu bluten, ne? Aber das ist doch für dich dann alles andere als Spaß. Ja. Eigentlich würdest du dich gar nicht auf Sexualität mit ihm einlassen wollen, nee, oder? Nee, also jedenfalls im Moment nicht. Nur irgendwo, er versteht es halt nicht. Ne? Hat er sich denn bei dir, wie ist denn das damals denn weitergegangen? Hat er sich denn bei dir entschuldigt? Hat er gesagt, dass ihm das leid tut, was da passiert ist? Ja, er hat sich entschuldigt, ne? Nur, ich weiß nicht, ich bin ein Mensch, der einen braucht, der halt immer da ist, nie fremd geht und so weiter halt, ne? Und das hat er halt gemacht, ne? Ja, deswegen frage ich, ob er sich entschuldigt hat und ob er auch einsieht. Er sieht ein, dass das ganz schlimm ist, was er da gemacht hat, was er dir auch damit angetan hat. Ja. Aber dennoch verlangt er jetzt immer wieder Sex von dir. Ja. Er sieht das ja, er kriegt das auch mit, dass es für dich offensichtlich nichts Schönes ist, ne? Ja. Nur, wie heißt es? Ich weiß nicht. Irgendwie lasse ich mich dann auch immer wieder ein bisschen von ihm überreden. Ne? Aber das ist ja schon ein ganz großes Warnsignal, Christina. Wenn deine Scheide so verkrampft ist, dass er gar nicht mehr in dich eindringen kann, dass es schon geblutet hat, wie du gerade sagst, ist ja das die höchste Alarmstufe gegeben, dass da ganz grundsätzlich etwas nicht in Ordnung ist. Ja. Und dass du dich unglaublich unwohl fühlst. Ja, und du erstmal alles Recht der Welt hast zu sagen, ich möchte überhaupt erstmal gar keine Sexualität haben im Moment mit ihm. Eben, nur das versteht er halt nicht, ne? Aber das wird er schon verstehen müssen, wenn man ihm das so richtig klar macht. Das ist ja fast ein Schockerlebnis, was du da mitgemacht hast. Mhm. Du hast es nur aus Angst mit. Ich frag's nochmal oder will es nochmal unterstreichen, du hast das damals nur mitgemacht aus Angst, ne? Ja, genau. Ja. Ich halte es ganz, ganz dringend für nötig, Christina, dass ihr beide zusammen, wirklich ihr beide zusammen, ganz schnell zu einer Beratungsstelle gehen solltet. Ganz Nur, schnell. Da kommt noch eine ganz andere Sache dazu. Er setzt sich auch irgendwo ein bisschen unter Druck, ne? Jetzt auch nicht wegen der Sache, ne? Aber da sind Dinge vorgefallen, die sind unglaublich, ne? Ich bin zuckerkrank und so, ne? Mhm. Wenn ich mich aufrege, steigt mein Zucker enorm in die Höhe. Mhm. Ich habe Leberzirrhose und das kann schlimmer werden, muss aber nicht. Mir können die Beine abfallen, weil der Zucker so hoch ist und so. Mhm. Und das sieht er halt auch nicht ein. So, umso dringender müsst ihr beide, du scheinst offensichtlich eine sehr kranke Frau zu sein. Ja. Umso dringender muss jemand sich um euch kümmern, finde ich. Mhm. Und wie das am allerbesten funktioniert, das wird dir jetzt gleich mein Psychologe, der Peter, erklären. Mhm, okay. Ne? So machen wir das. Du legst bitte auf und der Peter ruft dich an. Ja, okay. Dann, übrigens, tolle Sendung. Ich danke dir herzlich. Dann habt ihr richtig Ruhe, dann kann er dir das erklären, was ihr machen müsst. Denn da muss irgendwas Entscheidendes geschehen, finde ich. Okay. Alles Gute. Okay. Tschüss, Christina. Meine Lieben, morgen haben wir das Thema gewalttätige Frauen. Ich möchte gerne mit Frauen reden, die gewalttätig sind, die das von sich aus auch sagen. Ich schlage gerne zu oder mir rutscht auch schon mal die Hand aus. Dann würde ich auch gerne mit Kindern und mit Jugendlichen reden, deren Mütter sehr gewalttätig sind. Oder vielleicht auch mit Erwachsenen, die aus ihrer Vergangenheit erzählen können, dass die Mutter sehr, sehr heftig drauf war und sehr, sehr gewalttätig agiert hat. Vielleicht auch mit dem einen oder anderen Partner, mit einem Mann, der unter einer Frau leidet, die einfach schlägt oder die Gewalt ausübt. Morgen heißt das Thema gewalttätige Frauen. Jetzt habe ich an der Strippe, den Peter. Und Peter ist 54 Jahre alt. Guten Morgen. Hallo Domian. Hallo Peter. Dein Thema. Ja, mein Thema ist ein Hyperphysenadenom. Krankheit heißt dann Akromegalie. Der Grund, warum ich angerufen habe, ist einfach eins. Ich hatte bei dir am Freitag auch zwei gehört, die angeblich auch zum Teil von hyperphysen Erkrankungen betroffen waren. Mhm. Ich wollte aber meinen Werdegang, weil der führte bei mir auch dazu, dass ich heute schwerbehindert bin zu 100%. Mhm. Und zwar hattest du zwei, ich möchte da zuerst abschließen, einmal hieß die Dame Tanja. Ja. Die hatte auch eben Diabetes insipidus, das heißt Diabetes insipidus. Ich mache mal einen Vorschlag, Peter. Lass uns nicht über die Anrufer reden, die am Freitag dran waren. Lass uns erstmal über dich reden, über deine Krankheit. Richtig, ich wollte ihr nur sagen, dass sie mit ihrem Arzt reden kann, dass es ein Medikament gibt und das heißt Minirin. Okay. Damit kommt sie dann von ihren 40 Liter auf 6, 7 Liter runter. Wäre ein netter Hinweis, also an die Tanja. Ja. Jetzt zu dir, zu deiner Krankheit. Jetzt sagst du nochmal den Namen dieser Erkrankung. Die Erkrankung heißt normalerweise Akromegalie. Okay, und jetzt erklärst du mal, was das genau ist. Ja, ich fange an, wie ich das selber festgestellt habe. Ich hatte das festgestellt Anfang der 80er Jahre, so mit 32 rum. Mhm. Ich hatte mich dann da habe ich dann grundsätzlich Frauen gemieden, weil in der Sicht fing die Hirnanhangdrüse so anzuspinnen, dass ein normaler Migräneanfall dagegen harmlos ist. Also starke Kopfschmerzen, so fing es an. Ja, extremste Kopfschmerzen. Ja. Weil es ja die Hirnanhangdrüse war. Mhm. Bin zum Arzt hin, das kann nicht sein, da bin ich hingegangen, meine Hände werden größer. Jenseits der 30 wächst man ja nicht mehr. Wie, die Hände wurden größer? Richtig, Füße wuchsen, Zunge wurde größer, Jochbeinbögen wuchsen. Also Moment, ist dies eine Auswirkung dieser Krankheit, dass die Extremitäten größer werden? Nicht nur die Extremitäten, ich meine, dass die Mediziner es Akromegalie nennen, das natürlich hat einen einfachen Grund, dass die eben vom Namen her wissen, was das ist, dass die Achsen, also Hände und Beine wachsen. Aber in der Hinsicht, das ist weitaus umfangreicher. Du, wenn ein Kind dir vorstellt... Okay, aber wir müssen ja mal so allmählich erklären, damit ich und die Zuschauer und Zuhörer das auch verstehen. Ja, nicht davor. Hm? Nee, lass mich noch fragen. Also das heißt, die Füße sind gewachsen, die Hände sind gewachsen. Richtig. Die Zunge ist größer geworden. Richtig, Jochbeinbögen. Jochbeinbögen. Die Ohren sind verknöchert. Ja. Der Brustkorb hat sich zum Fasthorax umgeändert, das Gewicht ist nach oben gegangen. Um mal bei den Füßen zu bleiben, welche Schuhgröße hattest du früher und welche hast du jetzt? Ich hatte 1981 hatte ich 43,5, also ab Erwachsenenstatus bis dahin 43,5 und dann ist das in 2,5 Jahren auf über 47. Auf über 47? Ja, über 47. Und das Gewicht ist von 84,5 Kilo in der gleichen Zeit auf 157 Kilo hochgegangen. Mhm. Und in der Hinsicht, das ist nur, darum wollte ich das erklären, damit man sich das auch vorstellen kann. Mhm. Beim Wachstum, beim Kind hat doch zwei Phasen. Einmal gehen sie in eine Breite und dann gehen sie in eine Höhe. Mhm. Mhm. Nur dieses Höhenwachstum, dass die Hohlknochen mitwachsen, das bleibt bei mir aus, denn sonst würde ich ja 3 Meter sein. Mhm. Die bin ich aber nicht. Das sind nur die Festknochen, die gewachsen sind und alles, was damit zusammenhängt. Wächst das denn jetzt? Du bist jetzt 54, mit 32 hast du jetzt angefangen. Ja. Wächst es jetzt immer noch? Ja, es wächst bei mir aus dem Grunde eben immer noch, weil ich hatte 84, bin ich an der Hirnanhangdrüse operiert worden. Danach hatte ich dann in einer Woche 27 Kilo an Gewicht verloren. Mhm. Ich dachte, oha, jetzt normalisiert sich das. Also das Wachstum geht zwar nicht zurück, aber normalisiert sich. Mhm. Und dann hat man ein Jahr später 2 Rezidivadenome festgestellt. Das sind neue hormonell aktive Tumore, die inoperabel sind. Wo sind die? Der eine ist um die Hirnschlagader und Sehnerv gewachsen und darum kann da keiner dran. Mhm. Und der andere ist in der alten Hyperphyse nachgewachsen, der ist aber so unklar, dass sich da auch kein Arzt mehr dran traut. Das heißt, du hast 2 Tumore in dir im Moment? Die habe ich jetzt noch, ja, sicher. Und da kann man auch nichts gegen machen. Wachsen diese Tumore? Im Moment stehen sie. Wenn die jetzt demnächst wieder anfangen zu wachsen, wenn der um den Sehnerv und um die Hirnschlagader gewachsen ist, dass der zuwächst, dann ist das natürlich ein Hirnschlag, wo einem keiner mehr helfen kann. Wenn die Hirnschlagader platzt, da ist nichts mehr drin. Mhm. Kann man, also man kann durch Chemotherapie, durch Bestrahlen und so kann man gar nichts machen. Kann man nichts machen. Das hatten sie vorher bei dem alten Tumor gemacht, aber da ist bei dem neuen nichts mehr dran. Du hast dich ja dann in diesen letzten 20 Jahren äußerlich extrem verändert. Du siehst eigentlich ganz anders aus, als du vorher ausgesehen hast. Richtig, ich habe mich innerhalb von 2 Jahren 2,5 Jahren verändert. So schnell ging es damals dann schon. Richtig. Mhm. Und was danach kam, das war kaum noch. Ich meine, was dabei ist, was sich wahrscheinlich am ersten jeder vorstellen kann, so wenn man in einem halben Jahr, zuerst ging es ja linear und dann wurde es exponentiell. Mhm. Also ist das denn im Gesicht, so die Gesichtszüge, haben die sich auch sehr verändert? Ja, selbstverständlich. Der Oberkiefer hat sich zum Primatengebiss umgeformt. Mhm. Du kennst es von den Affen her, die haben ja einen anderen Oberkiefer. Mhm. Ja, und unser Kiefer hat sich zu einem Wolfsfang umgeändert. Das heißt, wenn auch die Nahrung und Nahrungszerkleidung ist nicht mehr so gegeben, wie sie sonst nötig wäre, dann gehört da natürlich auch, was da auch zwangsläufig mit zukommt, Stabsesichtigkeit. Die Stirn ist nach hinten gewachsen, eben zusätzlich. Also wenn man diese Bilder vergleicht von du als 30-jähriger Mann und jetzt, das sind zwei verschiedene Personen. Wenn man die Bilder vergleicht, ich als 30-jähriger und ich als 34-jähriger. Schon als 34. Das ist ein riesiger Unterschied. Mhm. Mit 34 sah ich dann so aus wie so ein Teddybär, den keiner haben will. Mhm. Und so mit 33, so nach dem Motto, auch der kann jede kriegen. Mhm. Das heißt, damals hat sich dein Leben auch schlagartig verändert. Selbstverständlich. Also angefangen ist ja langsam angefangen. Man muss sich ja vorstellen, innerhalb von einem halben Jahr kannst du deine ganze Kleidung, alles was du hast, kannst du nicht mehr benötigen. Diese Krankheit, wie ist die ausgelöst? Woher kommt die? Das normalerweise, da bildet sich ein Adenom an der Hirnanhangdrüse, was hormonell aktiv ist. Das heißt, das kann jedem passieren. Normal kann es jedem passieren. Mhm. Das ist äußerst selten, darum erkennen das die wenigsten Ärzte. Man muss gut haben, dass ein Arzt das erkennt. Und darum war es ja bei mir so, bei mir ist es ja nicht durch einen Arzt, sondern ich habe zwar vorher, ich bin den Ärzten zwar die Tür eingelaufen, aber mir ist keiner geglaubt, ist zufällig erkannt worden in einem Krankenhaus hier in Gelsenkirchen. Mhm. Und zwar dadurch, weil der Arzt, der ist jetzt leider der Klinik, das Krankheitsbild kannte. Ich bin da ursprünglich reingeschickt worden, weil als Nebenwirkung waren bei mir die Schilddrüse so angeschwollen, dass die unbedingt operiert werden sollten. Peter, ist es eigentlich verbunden gewesen damals und auch heute mit starken Schmerzen, mit inneren Schmerzen? Starken Schmerzen, die direkt auf die Krankheit bezogen nicht, aber trotzdem doch mit Schmerzen, die mir mit der Krankheit zusammenhängen. Zum Beispiel, was mir vorher kein Arzt gesagt habe, ich habe gerne Hülsenfrüchte gegessen, aber auch nur ein einziges Mal, weil eben durch die Erkrankung, weil ja auch der Bauchraum sich verändert hat und ich dadurch einen Zwerchfell Hochstand habe, muss ich dazu sagen, hat der Bauch sich dann bei Hülsenfrüchte bebledert sich, dann die Lunge nach oben, die drückt das Herz weg und dann hieß es Notarzt, schwere Angina Spektrum. Ach so. Das ist einfach so, das ist eine Krankheit, wo man dann alles selber für sich noch ausexperimentieren muss, weil die Ärzte das meiste davon gar nicht kennen. Verstehe. So. Lebst du alleine? Nein, ich bin mit meiner alten Lebensgefährtin wieder zusammengegangen und wir haben auch jetzt geheiratet, weil bei ihr ist es auch so, sie ist auch zum Teil auch ausgegrenzt worden. Mhm. Lass mich nur kurz fragen, du sagst alte Lebensgefährtin, hast du die vor deiner Krankheit schon kennengelernt? Die habe ich lange vor meiner Krankheit kennengelernt. Und war dann mal getrennt zwischendurch? Oder? Ja, dann sind wir damals getrennt worden, weil ich zur Bundeswehr hin musste. Und sie hat dann geheiratet und die ist dann nachher erschienen worden, das wusste sie nicht. Und weil ich ein Klassentreffen mit organisieren wollte, bin ich durch Zufall auf ihren Namen gestoßen, habe sie dann angerufen und so sind wir wieder zusammengekommen. Du hast wahrscheinlich damals, als diese Krankheit sich dann so schnell entwickelt hat, zwischen 32 und 34, auch ganz viele Menschen verloren um dich herum, könnte ich mir vorstellen. Richtig, natürlich. Wenn es jetzt nicht, verstehe mich bitte nicht falsch. Zum Teil haben die Leute falsch gedeutet, dass man sich von den Frauen zurückzog. Das hat damit überhaupt nichts zu tun, ob einer schwul ist oder ob einer eben hetero veranlagt ist. Das hat einfach damit zu tun, diese Ausgrenzung, die Leute kannten mich über Jahre. Ja, und du sahst plötzlich anders aus und dann scheut man sich, mit diesen Menschen Kontakt zu haben. Richtig. Mhm. Wie sieht das jetzt bei dir aus, wenn du jetzt in die Zukunft blickst? Hast du Angst vor der Zukunft, dass du vielleicht nicht mehr lange leben wirst? Oder denkst du, das kriege ich schon auch noch weiterhin? Meine Chance zum langen Leben, die ist nicht besonders hoch. Mhm. So, sobald wie der Tumor anfängt zu wachsen, der um die Hirnschlagader, der um die Hirnschlagader befindet, ist es aus. Mhm. Das weiß ich hundertprozentig. Das heißt dann Hirnschlagader, einer, wo man nichts mehr machen kann, weil keine kleine Ader ist. Aber du hast jetzt auch durch die Verbindung mit deiner ehemaligen Lebensgefährtin von früher schon so nochmal einen Halt in deinem Leben gefunden und auch. Ja, natürlich. Nur ist es so, ist natürlich so, wenn man sich selber vergleicht, was man früher konnte und was man heute konnte, so hat man doch immer Abstriche zu machen und da Abstriche zu machen. Und du wirst wahrscheinlich von anderen wissen, wenn er eben durch so eine Erkrankung 100% schwerbehindert bist, dann, wenn du schwerbehindert bist, dann wirst du automatisch ausgegrenzt, und wenn dein Äußeres sich geändert hat, dann also, gucken dir die Leute nach, manchmal so nach dem, und dann guck mal, wie der rumläuft, dass man da nichts für kann, dann ist sieht keiner. Also Peter, ich finde es gut und freue mich sehr, dass du durchgekommen bist und dass wir haben miteinander reden können. Und ich habe letzte Woche auch so gedacht, es ist wirklich unglaublich. Wir machen diese Sendung jetzt 6¾ Jahr und was wir hier immer wieder erfahren, was es auch an Krankheiten oder schweren Krankheiten gibt, das haut einen wirklich um mich auch. Und ich finde es aber gut, dass es thematisiert wird, damit wir, die wir nicht so erkrankt sind, eben auch vertraut werden mit solchen Sachen und dass es eben auch ein Stück der Normalität unseres Lebens ist. Ja, was mich dabei geärgert hat, bei der ersten, die hat, habe ich ja gesagt, die hatten Diabetes insipidus und bei dem zweiten, der mir mit der Kälte kam, natürlich habe ich nicht das Kälteempfinden, was andere Leute haben. Mhm. Allerdings, was der dir erzählt, das ist Quatsch. Die Naturgesetze sind nicht außer Kraft gesetzt. Ja. Frieren würde ich genauso. Ja, das ist schon kein Quatsch, was der Mann erzählt hat, um die Krankheit sehr ernst zu nehmen. Nee, aber lass uns nicht über andere Leute reden. Ich fand es hier schon sehr interessant, mit dir geredet zu haben. Und wünsche dir und deiner Lebensgefährtin von Herzen alles Gute, Peter. Lass uns jetzt aufhören, Peter, sonst ich habe noch so viele andere Leute in der Leitung, okay? Weil diese Schweißausbrüche habe ich nämlich auch. Ja. Alles Gute dir von Herzen. Okay, danke. Auf Wiederhören. Ja, tschüss. Bea, 40 Jahre, guten Morgen. Hallo Bea. Ja, hallo Domian. Du hast mich angerufen, was ist dein Thema? Ja, Domian, ich habe Scheiße gebaut. Oh, das klingt krass. Ja, ich habe mich also seit 2,5 Jahren das erste Mal nach langer Zeit mal wieder verliebt. Mhm. Und kenne den Typen ungefähr 4-5 Monate. Mhm. Anfangs war das nicht heftig, aber in den letzten 4 Wochen hatte sich das so super schön entwickelt. Und dieser gute Mann ist tätowiert. Lass mich vorab nur fragen, du sagst seit 2,5 Jahren zum ersten Mal wieder verliebt. Du bist also seit 2,5 Jahren Single. Ja, ich bin seit 2,5 Jahren Single, ja. Ja, wohl, ich dachte, vielleicht wärst du in einer Ehe und hättest dich dann häufig. Ja, ich war verheiratet, geschieden, aber dann hatte ich einen schweren Schicksalsschlag und dann wollte ich erstmal alleine sein und das alles verarbeiten. So, der Mann ist tätowiert. Der ist tätowiert. Wo ist er tätowiert? An den Armen und am Rücken. Und ich war immer diejenige welche, die da voll dagegen war. Mhm. Aber die Tattoos, die waren so super schön. Aha. Indianer-Tattoos. Aha, was kann man da genau sehen? Ach, tolle Sachen, wirklich super Gemälde, ganz hervorragend. Ich war total begeistert, bin voll drauf abgefahren. Ah, also Gemälde, so Naturdarstellungen oder Figuren und sowas. Die Häuptlinge und super gemacht, Domian, wirklich. Ja. Und ich habe versucht, euch vor 14 Tagen zu erreichen, habe das nicht geschafft und bin von einem auf den anderen Tag hingegangen und habe mich tätowieren lassen. Ach so, weil du seine Tattoos so gut findest. Ich fand die so klasse. Hast du gedacht, ich muss jetzt auch? Was muss? Ja. Nee, da hast du gedacht, ich muss das jetzt auch machen. Ja, jetzt muss ich das auch machen. Wo hast du dich tätowieren lassen? Auf der Brust? Riesengroß. So oben auf dem Busen? Ja, zwischen. Ja, geh mal rechts von deiner, da so dazwischen. Ja. Da genau so schön runter. Ja. Genau so prima, so ein riesen Indianerkopf. Ja. Mit Federn dran und. Tut das nicht tierisch weh auf der Brust? Also ich bin 2,5 Stunden tätowiert worden. Ja. Das hat mir sehr weh getan. Glaube ich. Und ich bin todtraurig. Warum? Ich habe das gerade auch erzählt. bei euch in der Redaktion. Mhm. Ich habe eigentlich einen makellosen Körper. Ja. Der ist jetzt nicht mehr makellos. Also, sag mal, du hast hier ein Tattoo auf der Brust, irgendwo ja, noch? Ja, nur da. Ach, nur da? Aber riesengroß, ne? Ja. Und deshalb sagst du, ich habe Scheiße gebaut, ich bin unglücklich, dass ich jetzt das Tattoo auf der Brust habe. Und dieser gute Mensch hat sich also jetzt, sondert sich also immer mehr von mir ab. Ach du je. Hat angeblich eine Freundin. Ach du je. Und ich stehe jetzt hier, habe aus Liebe von einem auf den anderen Tag ein Tattoo gemacht. Auf der Brust? Auf der Brust. Und er ist bald über alle Berge. Und er ist bald über alle Berge. Hm. Was jetzt? Was jetzt? Ja, da kann man nicht viel machen. Ja, sollte mir aber mal die Liebe meines Lebens über den Weg laufen, was sage ich Ihnen? Ja. Das habe ich mir nicht machen lassen, oder wie? Nein, aber so im eigentlich findest du es schön. Also. Frage ich jetzt nochmal. Also, Domian, ich habe eine Freundin, die hat sich das angesehen. Wir haben zusammen eine Flasche Beaujolais Primeur getrunken. Die sagte, Beate, desto mehr ich trinke, desto größer wird der Indianer. Nein, aber ist doch schön. Das musst du jetzt auch wirklich mit Humor nehmen. Ja. Und wenn du mal die Liebe deines Lebens treffen solltest, was ich dir sehr wünsche, dann musst du ihm das ja nicht gleich auf die Nase binden, die Geschichte. Die kannst du ihm ja vielleicht ein bisschen später auf die Nase binden und ihr lacht euch gemeinsam schlapp darüber. Meinst du? Ja. Das musst du jetzt akzeptieren. Das ist doch, vielleicht ist es einfach eine schräge Kapriole deines Lebens, dass das jetzt so passiert ist. Aber es ist sehr schwer. Also ich habe eine 20-jährige Tochter, die kann mich also kaum noch angucken. Die sagt, Mama, tu mir einen Gefallen, zieh ein T-Shirt an, weil das schmerzt ja auch noch. Und manchmal kannst du da auch nicht irgendwie irgendwas auf der Haut vertragen. Da bist du froh, wenn der obenrum nackig läuft und die sagt, Mama, zieh dir was an, ich kann es nicht sehen. Aber das normalisiert sich doch irgendwann, ne? Dass du auch ganz normal das anziehen kannst und nicht besonders empfindlich bist da. Das hoffe ich doch schon nach einer gewissen Zeit, oder? Ja, klar, das ist okay. Also, ich bin ja froh, dass du dich nicht im Gesicht hast tätowieren lassen. Im Gottes Willen, oder, ein schönes Gesicht. Oder auf den Armen oder an den Schenkeln oder so. Das fände ich viel heftiger. Aber so ist das doch gar nicht so schlimm. Aber trotzdem eine Warnung an alle. Frauen, lasst euch nicht so schnell tätowieren, auch wenn der Mann... Überlegt es euch wirklich alle gut. Diesem Ratschlag an die Frauen kann ich mich auch anschließen. Also ich denke, ich werde im Mai 41 und ich überlege mir, meine Oma ist dieses Jahr gestorben und die lag da mit 70 in irgendeinem Totenhemd und stell dir mal vor, ich lieg da mit 70. Und da meinen Indianer. Dann haben die auch und noch. Und der sieht verschrumpelt aus, dann lasse ich dem noch ein paar Tränen machen. Dann haben die Mitarbeiter im Bestattungsinstitut noch was zu lachen. Meinst du? Ja, dann sagen, gucken Sie mal, hier die Bea, die hat sich da einen Indianer tätowieren lassen. Warum wohl? Und dann haben die Gesprächsstoff, während sie dich zurecht machen. Ist doch auch was Schönes. Meinst du, ich würde das schaffen? Ja, ich bin ganz sicher. So wie du drauf bist, schaffst du es hundertprozentig und irgendwann lachst du dich wirklich tot über die Geschichte. Meinst du? Ganz sicher. Aber ich habe wirklich, also ich habe Riesenprobleme. Ne? Genieße deinen Indianer an der Brust. Meinen Geronimo. Deinen Geronimo. Und wird schon werden. Gut, alles klar. Alles Gute, Bea. Tschüss. Tschüss. Christian, 18 Jahre alt. Schönen guten Morgen. Hallo, Domian. Hallo, Christian. Dein Thema. Und zwar geht es darum, ich habe zwei Freundinnen. Also eine feste Freundin, die ist 18. Mhm. Und eine gute Freundin von mir, die ist über 20. Beide davon sind schwanger. Und ich weiß nicht, was ich machen soll, weil ich habe... Die sind beide schwanger von dir? Ja. Ja. Und ich habe Angst, meiner Freundin das zu sagen. Die Hauptfreundin ist die 18-Jährige? Die 17-Jährige. 17? Ja. Die 17-Jährige? Mhm. Und die andere hast du so nebenbei? Ja, bei der war es so, ich hatte einen One-Night-Stand mit der gehabt. Und sie hat mir heute gesagt, dass sie schwanger von mir ist. Mhm. Ihr kommt auch nicht so eventuell auf die Idee, bei einem One-Night-Stand eventuell Gummis zu benutzen? Nö, ne? Damals war so, sie ist gegen Gummis allergisch. Ach so, es gibt aber auch Gummis für Allergiker, ne? Das sind eine ziemlich doofe Ausrede, ne, mit der Allergie. Nee, es ist so, weil das hat sie mir gesagt und dann haben wir es eben ohne gemacht. Ja, aber es ist auch so, dass man Gummis für Allergiker kaufen kann. Mhm. Ne? Dies sage ich nur noch mal an dieser Stelle und ich sage es bis in alle Ewigkeit, dass das ja alles ziemlich idiotisch ist. Ne? Dieses immer ohne Gummis, jetzt für einen solchen Fall, der dir passiert ist, aber halt auch, was die Gesundheit betrifft. Mhm. Ja? Ja, ich habe jetzt einfach trotzdem Angst, meine Rechen wollen, also Steffi das zu sagen. Ich weiß nicht, wie sie darauf reagieren. Wie lange bist du mit Steffi, der 17-Jährigen, schon zusammen? Ja, also wenn man jetzt aufrechnet, 2 Jahre fast mit der zusammen, also ohne Pause. 2 Jahre. Und mit der anderen wirklich jetzt nur ein einziges Mal gepennt und schon ist es passiert? Ja. Kennst du die, du sagst gerade so eine gute Freundin, kennst du die eigentlich so auch oder war das wirklich so eine Erstbekanntschaft? Ich habe das beim ersten Mal kennengelernt, direkt, und irgendwie ist es passiert, haben irgendwie zu viel getrunken. Also keine gute Freundin, hat sich beim ersten Mal so ergeben? Ja, und dann haben wir direkt miteinander geschlafen, aber ich habe immer noch Kontakt mit der. Mhm. Wie lange ist denn deine 17-jährige Freundin, ist ja nun auch schwanger, ne? Ja. Hast du gerade gesagt, wie lange ist die schon schwanger? In welchem Monat? Im ersten, höchstwahrscheinlich. Mhm. Und die andere? Die andere ist im dritten. Im dritten Monat. Mhm. So, und jetzt stehst du da und die, mit der du, also die ältere, die 20-Jährige, weiß die, dass du eine Freundin hast? Ja. Mhm. Würde die denn gerne mit dir richtig zusammen sein oder war das für die auch nur so eine Ein-Nacht-Geschichte? Das weiß ich ja gar nicht. Mhm. Aber du hast ja Kontakt mit ihr, da könnte man ja auch über sowas mal reden. Ja, jetzt habe ich auch nachher vor, wir treffen uns heute Mittag mal. Ja. Und dann reden wir mal drüber. Mhm. Wie denkt das Mädel denn, was jetzt passieren soll? Will sie auf jeden Fall das Kind behalten? Ja, es wollen beide das Kind behalten. Mhm. Wieso ist es denn überhaupt dazu gekommen, dass du fremdgegangen bist? Nicht direkt fremd, ich war in dem Zeitpunkt solo, also Single, und daher habe ich das direkt ausgenutzt. Wie, du warst Single? Also das war nicht während du mit deiner, ich meine, du bist 2 Jahre mit der zusammen, mit deiner 17-jährigen Freundin. Ja, ja, wir haben uns öfters getrennt, wegen Familiengeschichten. Achso, kurzfristig getrennt und in einer so kurzfristigen Pause, ja. Beziehungspause, ist es dann passiert. Ja. Ja, Christian, was gibt's da viel zu reden? Wenn man so etwas zu verantworten hat, und das hast du zu verantworten, dann muss man auch dazu stehen und dann muss man das seiner Lebensgefährtin, nämlich deiner jungen Freundin, auch erzählen. Was gibt es da zu diskutieren? Ja, ich habe einfach nur Angst, es dir zu sagen. Tja. Mit der Angst musst du leben und die Angst musst du aushalten. Die kann dir niemand nehmen, die kann ich dir auch nicht nehmen. Ich kann dir nur sagen, dass du, um ordentlich dazustehen, musst du wirklich auch reinen Wein einschenken und auch deiner 17-jährigen Freundin das sagen, dass das passiert ist. Und es ist ja vielleicht insofern nicht so ganz schlimm, wenn das in einer Zeit passiert ist, wo ihr getrennt wart voneinander. Ja. Es wäre noch schlimmer, wenn es so wäre, ihr wart richtig zusammen, habt euch vielleicht gerade wieder versöhnt und du bist am nächsten Tag fremdgegangen. Nee, also ich bin eher treu. Ja. Also, lange Rede, kurzer Sinn, setz dich mit deiner, wie heißt deine Freundin? Steffi. Mit Steffi hin und sag so und so, es ist passiert. Mhm. Es ist halt so gelaufen, ich hätte es auch lieber alles anders, aber nur ist es so passiert und wir müssen damit leben. Ich muss es dir sagen, ich muss es dir jetzt auch so früh sagen. Mhm. Ne? Ja. Mehr kann ich dir nicht sagen, Christian. Okay, danke. Alles Gute. Tschüss. Danke, tschüss. Katrin, 16 Jahre alt, guten Morgen. Ja, hallo Domian. Hallo Katrin, eine klare Telefonleitung, damit ich mal ganz erleichtert. Das war gerade nämlich nicht so gut mit dem Christian. Ja, ich habe das ja schon gehört. Ich bin ja jetzt selber auch schwanger. Ja. Das ist jetzt mein zweites Kind. Wie, mit 16 schon? Ja, mein erstes Kind, das habe ich mit 15 gekriegt, da bin ich mit 14 schwanger geworden. Und das ist halt ein kleiner Junge geworden. Mhm. Ja, und jetzt kriege ich halt mein zweites Kind. Und da sieht man ja auch mal, wenn man sich solche Sachen anhört und da anguckt in den Talkshows und so, dass ich nicht halt irgendwo die Einzige bin, die dann mit 16, 17 irgendwie schon früh ein Kind gekriegt hat. Fangen wir mit dem ersten Kind mal an. Warum bist du mit 14 schon schwanger geworden? Weil ich damals in der Mädchenwohngruppe war und mit jemandem zusammen war und ich habe mich da wirklich nicht wohlgefühlt in Gelsenkirchen und wollte meine eigene Familie. Das heißt, das war sogar ein Wunschkind? Das sind beides Wunschkinder, ja. Ach, das ist jetzt auch ein Wunschkind? Ja. Mhm. Was ist denn damals aus dir geworden? Du warst in einer Wohngruppe, sagst du? Ja. Und bist dann zu dem Vater des Kindes gezogen, oder wie? Nein, dann bin ich, meine Mutter hatte mich damals in eine Wohngruppe gesteckt und als ich dann schwanger war, hat sie mich wieder nach Hause geholt. Ja, und als mein Sohn dann halbes Jahr alt war, hat sie mich dann doch wieder rausgeschmissen und dann war ich wieder in eine Wohngruppe. Und was ist mit dem Vater des Kindes? Wir hatten uns 1,5 Jahre getrennt gehabt. Also wie, er hat mich, wo ich im 6. Monat schwanger war, da hat er es nicht mehr ausgehalten, weil er selber erst 18 war. Hm. Und für ihn war die Verantwortung damals zu groß und er ist damit nicht klar gekommen und da hatten wir uns getrennt. Ach, das heißt, also in dem Moment, als das Kind geboren wurde, warst du gar nicht mehr mit dem Jungen zusammen? Da war ich gar nicht mehr mit dem zusammen. Mhm. Und dann wieder, also nach Hause und dann wieder in die Wohngruppe? Ja, nein, nicht in die gleiche, das war eine andere. In eine andere, mit dem Kind? Mhm. Mit dem Kind? Ja, mit Kai damals. Mit Kai, mit dem Kleinen. So, ja. Und wo lebst du jetzt im Moment? Ich lebe jetzt wieder bei dem Vater von dem Kind. Von dem ersten Kind? Ja. Also seid ihr wieder zusammengekommen? Ja, aber mein Sohn lebt nicht mehr bei mir. Oh, das war alles sehr kompliziert. Also du bist mit dem Vater des ersten Kindes, lebst du jetzt zusammen? Ja, mit dem lebe ich jetzt seit knapp zweieinhalb Monaten ungefähr wieder zusammen. So, und wo ist jetzt euer gemeinsames Kind, der Kai? Unser gemeinsames Kind, das habe ich damals so im Mai zur Pflege freigegeben, weil ich selber damit total überfordert gewesen bin, weil ich ganz alleine da gestanden habe. Zur Pflege, nicht zur Adoption? Zur Adoption, da sind wir im Moment darüber am Nachdenken, weil ich finde es einfach besser, es ist auch kein Hinweis für die Pflegeeltern und da muss er dann nicht rausgerissen werden irgendwann, wenn es irgendwelche Probleme gibt. Warum lebt das Kind ja nicht bei euch? Jetzt. Also bei mir wurde das damals so erklärt, wo ich hatte selber psychische Probleme, Depressionen und bin aggressiv geworden, weil ich total überfordert damit gewesen bin. Mhm. Und dann habe ich erstmal gesagt zur Kurzzeitpflege. Ja, und die Therapie hat dann länger gedauert als geplant. Er musste dann halt auch in eine Pflegefamilie anstatt Kurzzeit, weil Kurzzeit sind immer maximal 3 Monate. Mhm. Ja, und das war dann länger und dann habe ich auch gesagt, er hat sich jetzt gewundert, dann möchte ich ihn auch gar nicht wieder rausreißen. Mhm. Aber es gibt ein zweites Kind. Ja, das ist jetzt unterwegs. Das ist unterwegs. Ja. Und das soll jetzt bei euch aufwachsen. Ja, weil meine Mutter hat auch zugestimmt dieses Mal, dass ich ihn halt heiraten darf, weil ich jetzt schon 16 bin. Mhm. Und damals war ich noch zu jung, um zu heiraten. Das hätte das Jugendamt nicht mitgemacht. Mhm. Ja, und wir wollen jetzt auch in 3 Monaten heiraten, weil dann auch die Gegebenheit da ist, dass ich halt auch einen Mann habe. Und ja. Dass dann er ist der dann Vater auch drum kümmert und nicht ich nur ganz alleine dastehe. Ja, er ist jetzt wie alt, 20 Jahre? Ja, er ist 20. 20 Jahre alt. Was macht er vom Beruf? Hat er einen Job? Ja, er hat einen Job, der fährt Nachtzeitung. Nachtzeitung? Also Zeitungskurier, der fährt die auf. Ja. Der hat halt die Angeboten und so, die werden weiterverteilen. Jetzt erklär mir doch mal, Katrin, du hast ja schon jetzt mit dem ersten Kind einen ziemlichen Crash gelandet, ne? Kann man ja so sagen. Ja, klar. Das war ja eigentlich sehr verantwortungslos, dass es dazu gekommen ist, überhaupt, dass du ein Kind gekriegt hast. Ja. So, jetzt bist du ja immerhin erst 16, immer noch sehr jung, 16 Jahre. Warum denn jetzt schon wieder ein Kind? Ja, du hättest ja mal sagen können, okay, ich warte jetzt ein bisschen ab, ich mache vielleicht auch eine Ausbildung oder irgendetwas. Ich kann auch noch mit 18, dann bin ich immer noch eine super junge Mutter, ein Kind kriegen. Und versuche auch erstmal auszuprobieren, ob ich mit meinem Freund zu Rande komme, ob wir uns verstehen. Warum jetzt schon wieder ein Kind? Ja, das ist dazu gekommen, dass wir halt wieder zusammengekommen sind. Und ich habe auch bis vor knapp, halt, bis ich wieder mit ihm zusammengekommen bin, in einer anderen Einrichtung für Jugendliche gelebt. So, da hatte ich zwar auch meine eigene Wohnung, es waren aber trotzdem Erzieher noch da. Mhm. Und dann bin ich mit ihm wieder zusammengekommen und der Wunsch nach dem Kind, der war trotzdem da, sag ich mir so, weil wenn ich ein Kind gesehen habe, dann habe ich in erster Linie immer an meinen Sohn gedacht. Mhm. Und ich habe darauf verzichtet, meinen Sohn jetzt nochmal zu sehen oder sonst irgendwas, weil ich will nicht, dass er dadurch nochmal aufgewühlt ist und so. Mhm. Und es tut mir ja selber auch viel zu weh, wenn ich sowas sehe. Und er selber, halt der Vater von dem Kind, der hat auch einen Wunsch gehabt nach dem Kind, weil er hat Kai nie selber gesehen. Kein einziges Wunsch. Wunsch hin, Wunsch her. Solche Wünsche können aus verschiedenen Gründen entstehen. Die müssen wir jetzt gar nicht so aufdröseln. Aber man darf ja nicht nur so egoistisch seinen eigenen Wünschen nachgehen. Man muss ja auch sehen, schaffen wir das, so ein Kind durchzukriegen? Sind wir reif genug dafür und so weiter? Hm. Aber ich meine, es ist passiert, du bist ja schwanger und du willst das Kind haben, du sollst auf die Welt kommen, natürlich. Jetzt, aber du hast hier bei mir angerufen, das muss ja auch irgendeinen Grund haben. Warum hast du angerufen? Ja, weil ich halt auch mal irgendwo sehe, dass man auch immer, dass halt irgendwo von ganz vielen Leuten immer Vorurteile kommen, sag ich mal so, dass so überhaupt keinen Sinn hat, nach anderthalb Jahren einen Neustart zu machen oder überhaupt nochmal einen Neustart zu machen. Und mir haben auch schon Leute gesagt, halt, weil ich meinen ersten Sohn halt abgegeben habe, dass ich es am besten nicht wagen sollte, nochmal ein Kind in die Welt zu setzen. Mhm. Aber Katrin, so ganz im ersten Moment kann man das ja auch verstehen, dass die Leute so reagieren, ne? Ja, ein bisschen verstehe ich, das ist klar. Das ist ja auch schlimm, dieses Kind, wir wollen hoffen, dass es in gute Hände kommt. Es ist in gute Hände gekommen, ich kenne die Pflegeeltern. Gut, das ist ja schon mal dann beruhigend, aber dann fragt man sich, ich habe ja gerade auch gefragt, wie jetzt schon wieder schwanger, nachdem gerade das so passiert ist? Hm. Dennoch muss man natürlich jemanden wie dir und jetzt euch als junger Familie auch eine Chance geben und es nutzt ja auch nichts, jetzt endlos darauf rumzureiten. Hm. Das finde ich auch völlig bescheuert. Ich hoffe nur sehr, wie denkst du denn so dein eigenes Leben weiter? Hast du einen Schulabschluss? Da mache ich demnächst weiter, dass ich zwar einen Schulabschluss habe ich selber nicht, den habe ich damals halt abgebrochen, wo ich mit meinem ersten Sohn schwanger war. Hm. Und dann war ich halt auch zwischendurch in der Psychiatrie und musste eine Therapie machen. Mhm. Und das zweimal. Und beim zweiten Mal habe ich dann halt gesagt, Kai in Kurzzeitpflege und so. Mhm. Ja, und dann habe ich die Schule halt nicht weitermachen können. Und jetzt demnächst läuft das so weiter, dass ich zweimal oder einmal in der Woche die Berufsschule machen werde, damit ich überhaupt einen Hauptschulabschluss kriege. Mhm. Gut, das ist zum Beispiel auch so ein Punkt, den ich jetzt noch ansprechen wollte, dass du... Es ist ja gut, dass du jetzt Mutter wirst und wir wollen hoffen, dass alles gesund über die Bühne geht und dass es wirklich auch, dass ihr auch eine funktionierende Familie werdet. Aber du musst halt auch sehen, dass du so dein eigenes Leben weiterhin da aufbaust, dass du einen Schulabschluss kriegst. Dass du vielleicht, ja, das hab ich auch vor. Ne? Genau, das finde ich schon mal klasse. Möchte ich dich auch ermutigen, das durchzuziehen. Und das andere ist, wenn du, wenn der Kleine oder die Kleine ein bisschen aus dem Gröbsten raus ist, dass du vielleicht auch eine Lehre machst, dass du da auch auf eigene Füße kommst. Das finde ich auch sehr wichtig, dass du das im Auge behältst. Das also aus dem Augen verlieren würde ich das auf gar keinen Fall, weil ich dachte mir, irgendwann geht mein Leben auch weiter. Ich bin jetzt noch ziemlich jung. Genau. Und irgendwann werde ich auch mal was anderes machen, denke ich mal. Und nicht immer nur, wenn das Kind älter ist, so, dann ist ja auch noch der Vater von dem Kind da und das Kind hat ja auch Großeltern und so. Dann werde ich, denke ich mal, irgendwann auch mal irgendwie eine Lehre machen und was mir vor Augen steht, weiß ich selber jetzt noch ganz genau nicht so. Ja. Also. Was wird sich dann ergeben? Genau. Also von meiner Seite aus, alles Gute jetzt für die Schwangerschaft. Alles Gute auch für eure, für dich und diese junge Familie, die da jetzt gerade im Entstehen ist. Und hab diese Sachen, über die wir gerade gesprochen haben, immer fest im Auge. Das ist ganz wichtig, dass du in 10 Jahren sagen kannst, ich hab's geschafft, ich habe ein Kind großgezogen in dem Alter und ich habe meinen Schulabschluss gemacht und hab eine fertige Lehre. Und einen eigenen Job oder sowas. Ne? Ja. Alles Gute von Herzen. Okay. Tschüss. Tschüss. Burkhard, 41 Jahre alt. Guten Morgen. Ja, guten Abend, Domian. Herr Burkhard, dein Thema. Ja, das ist darum, ich lebe jetzt 14 Jahre in einer Beziehung und meine Frau, die hat keine Lust mehr an Sex. Das ist so, ich hatte Epilepsie und wurde vor 3 Jahren operiert und seitdem habe ich nur noch nachts diese Anfälle. Aber sie meint, da wird das nicht dran liegen und sie hätte nur keine Lust mehr. Wie oft hast du denn die Anfälle? Nee, ich hatte die jetzt alle 2 Wochen. Alle 2 Wochen. Und vor 6 Wochen war ich jetzt beim Arzt und der hat jetzt ein anderes Medikament dazu gegeben und seitdem sind die weg. Also 6 Wochen jetzt. Die hast du die im Schlaf gehabt oder bist du da wach geworden von? Ja, nur im Schlaf. Nur im Schlaf? Ja. Woher weißt du dann, dass du die hast? Hat deine Frau dir das erzählt? Die hat mir das dann erzählt. So, aber das ist nicht das Hauptproblem. Ne? Das Hauptproblem ist dann, dass deine Frau keine Lust am Sex mit dir mehr hat. Ja, richtig, richtig. Hängt das vielleicht dann doch mit der Krankheit zusammen? Nein, sie meint also nicht. Sie hätte nur keine Lust, sagt sie. Seit wann habt ihr jetzt diese Probleme mit der Sexualität? Das geht schon über Jahre. 14 Jahre zusammen? Ja. Sagst du? Schlaft ihr gar nicht mehr miteinander? Doch, eben, wie gesagt, nur alle paar Wochen. Das war aber auch schon mal so, dass wir ein ganzes Jahr nicht miteinander geschlafen haben. Und das ist natürlich auch sehr schwer dann. Du hättest Lust? Ich hätte Lust, sicher. Wie alt ist deine Frau? Die ist jetzt 38. Meinst du, nimmst du ihr ab, dass sie generell keine Lust an Sexualität mehr hat? Oder glaubst du, dass das irgendwie mit eurer Beziehung zusammenhängt? Das kann man schlecht sagen. Weißt du, ob sie sich selbst befriedigt? Weißt du das? Nein, das macht sie nicht. Das macht sie nicht? Ich weiß nicht, wie das ist bei ihr, weil wenn wir mal Sex haben, dann ist sie also praktisch ganz wild. Ne? Ach so, dann funktioniert es schon. Ja, dann ja. Wie ist so euer Verhältnis miteinander, euer Umgang? Ist es zärtlich, ist es innig? Ja, je länger das eben diese Pausen sind, desto mehr kappelt man sich ein dann. Das heißt, das ist auch eine große Unzufriedenheit, die da bei dir so immer größer wird auch, ne? Ja, richtig, richtig. Es gibt keine klare Begründung von deiner Frau. Nein. Und das macht dir zu schaffen, das verstehe ich gut. Denn man möchte eigentlich eine klare Begründung hören, weil man da mehr mit anfangen kann, ne? Ja, richtig. Ist es so schlimm schon, dass du mal so im Geheimen drüber nachgedacht hast, vielleicht fremd zu gehen? Ja, man denkt mit der Zeit nach. Ich glaube ja, dass es in solchen Fällen eigentlich nur eine Lösung gibt, dass man, dass ein Paar, wie es in eurem Fall das so ist, eine Hilfe von außen suchen müsste. Ein Gespräch mit einem Therapeuten. Ja, das hatte ich ihr auch schon mal vorgeschlagen. Eher Beratung oder so. So, ja. Ich glaube, dass das, wie hat sie darauf reagiert? Sie findet da also nichts Gutes bei, ne? Aber du musst ihr vielleicht auch dann klar machen, dass es für dich ein großer Leidensdruck darstellt und von ihr muss auch ein Signal kommen, dass sie auch etwas verbessern möchte. Und sie soll euch doch diese Chance geben und dir auch diese Chance geben. Man hat ja nichts zu verlieren mit so einer Beratung. Jetzt ist die Sendung gleich zu Ende, lieber Burkhard. Also, das ist wirklich meine Idee und mein Rat an dich. Geh zu einer Eheberatung. Alles Gute. Ja. Tschüss. Danke. In der Technik, Anne Buchholz. Morgen heißt unser Thema gewalttätige Frauen. Ich möchte eben mit gewalttätigen Frauen reden. Gute Nacht, bis morgen. Ciao.